Hier ist Radio RSG. Schönen guten Abend, ich bin Malte Albrecht und das sind die Themen. Vorbereitungen für den Flüchtlingspakt, Kantersieg für Borussia Mönchengladbach und das Wetter in der Nacht Regen bei rund 9 Grad. Es ist 21 Uhr. Wissen, was wichtig ist. Jetzt Radio RSG Nachrichten. Die Lage in Griechenland ist momentan mehr als angespannt. Morgen tritt der umstrittene EU-Flüchtlingspakt mit der Türkei in Kraft. Trotz anhaltender Proteste sollen dann die ersten illegal eingereisten Flüchtlinge in die Türkei zurückgebracht werden. Aus Athen berichtet Tages Tafos. Zwei türkische Schiffe, die normalerweise Tagesfahrten zwischen der Türkei und den griechischen Inseln machen, sind im Hafen von Lesbos. Die Stimmung unter den Migranten ist explosiv. Niemand will die Reise zurück in die Türkei antreten. Die Behörden rechnen damit, dass viele Migranten Widerstand leisten werden und haben deswegen starke Einheiten, sowohl auf der Insel Lesbos als auch auf der benachbarten Insel Chios zusammengezogen. In Kuba ist ein Bus mit deutschen und österreichischen Urlaubern verunglückt. Laut örtlichen Medien kamen zwei Menschen ums Leben. Dabei handelt es sich angeblich um einen Touristen aus Deutschland und den Busfahrer. Außerdem soll es 28 Verletzte gegeben haben. Offenbar war der Bus auf dem Weg in die südkubanische Stadt Trinidad mit einem LKW zusammengeprallt. Die Dschihadisten-Miliz Islamischer Staat hat im Irak offenbar doch kein unterirdisches Gefängnis. Vertreter von Armee und Behörden haben entsprechende Berichte dementiert. Ursprünglich hatte ein Polizist behauptet, dass irakische Soldaten 1500 Menschen aus einem IS-Gefängnis unter der Erde befreit haben. Jetzt hat sich aber wohl herausgestellt, dass kein Gefängnis gefunden wurde. Vielmehr seien Zivilisten aus einer umkämpften Stadt evakuiert worden. Der IS hatte rund um Bagdad vor 2 Jahren große Gebiete unter seine Kontrolle gebracht. Mittlerweile konnten die Regierungstruppen und ihre Verbündeten wieder viel Land zurückerobern. Der erste FC Köln hat in der Fußball-Bundesliga wichtige Punkte liegen lassen. Gegen Hoffenheim kam er nicht über ein 1:1 Unentschieden hinaus. Der Ausgleichstreffer für Hoffenheim fiel erst in der Nachspielzeit. Kölns Manager Jörg Schmadtke war bei Sky ziemlich sauer über die Spielweise des Gegners. Wir beerdigen als Liga dieses Wochenende den Fairplay-Gedanken. Zumal unsere Mannschaft nicht dazu neigt, liegen zu bleiben oder irgendwas zu schinden, sondern ganz im Gegenteil, die sind eigentlich sehr, sehr harmlos und sehr sportlich. Vorher hat Borussia Mönchengladbach einen echten Kantersieg hingelegt. Die Borussen gewannen zu Hause gegen Hertha BSC mit 5:0 und stehen jetzt in der Tabelle direkt hinter der Hertha auf Platz 4. Und das waren die Nachrichten mit Malte Albrecht. Das Wetter. Heute Nacht sind viele Wolken unterwegs, die Regenschauer dabei haben. Die Temperaturen gehen zurück auf 11 bis 7 Grad. Morgen gibt es einen Wechsel aus Sonne und dichten Wolken. Örtlich kann es etwas regnen. Es bleibt weiter mild, 15 bis 19 Grad. NRW Verkehr. Uns werden derzeit keine Staus gemeldet. Gute Fahrt allen unterwegs. Radio RSG am Wochenende. Es gibt einfach so Songs, die sprechen einem aus der Seele. Und das ist manchmal gar nicht so geil. Wenn Sie schon mal Liebeskummer hatten, ich hatte schon mal welchen, dann wissen Sie vielleicht, was ich meine. Wenn man dann so einen Song hört und der passt einfach wie Arsch auf Eimer zu allem, was man gerade durchmacht oder eben durchgemacht hat. Solche Songs sind dann zwar schwer zu ertragen, aber auf der anderen Seite macht es doch ein richtig gutes Lied aus, dass die Leute da sitzen und denken, verdammt, genau so ist es. Ich finde, SDP und Adel Tawil liefern beim Thema Trennungsschmerz schon sehr nah dran. Hier sind sie mit Ich will nur, dass du weißt. Ich bin Laura Potting. Einen schönen Sonntagabend mit uns. Alle meine Freunde sagen, lass die Finger von ihr. Denn ich bin kaum noch zu ertragen. Ich red immer von dir. Denn du bist online, doch du schreibst nicht. Und ich schlage auf den Schreibtisch. Frag mich, ob du grad allein bist. Oder fühlst du grad das Gleiche? Denn immer wenn du mir gegenüber sitzt und du mich berührst, hab ich das Gefühl, dass es so wie früher ist. Ich will nur, dass du weißt, wie oft ich Briefe an dich schreib und sie wieder zerreiß. Und dass ich dich liebe und so ein Scheiß. Ich will nur, dass du weißt, wie oft ich Lieder für dich schreib und sie niemandem zeig, weil ich will, dass niemand davon weiß. Und ich schreib SMS, doch ich schick sie nicht weg. Ob du online bist, hab ich so oft gecheckt.

Radio RSG. Drops. Das ist ein Kulthit hier bei uns. Haben Sie schon mal so richtig lange an irgendwas gebastelt? An einer Abschlussarbeit zum Beispiel, an einem Geschenk oder als Kind an einem Puzzle? Und wenn man dann fertig ist, ist das so ein ganz komischer Moment. Riesenfreude, aber auch irgendwie ist das ein ganz seltsames Gefühl. So in etwa war das auch bei Vance Joy und dem Song Riptide. Er hat uns erzählt, dass es gar nicht so leicht war, den Song fertig zu schreiben. Das hat Jahre gedauert. Erst gab es so ein paar erste Akkorde, dann erste Textzeilen und so Stück für Stück wurde das Ding dann fertig. So wie ein Puzzle in etwa. Ich glaube, das ist einfach so meine Sicht. Für andere wirkt das wohl nicht so. Ich bin beim Schreiben einfach an den Punkt gekommen, wo ich noch eine Lücke füllen musste. Und als ich dann endlich die letzten Zeilen hatte, war das so, als hätte ich etwas freigeschaltet. Wenn man bei einem Sudoku die letzte Zahl findet und alles plötzlich einen Sinn ergibt. Oder bei einem Kreuzworträtsel. Ja, ich löse manchmal Kreuzworträtsel und es macht sehr viel Spaß. Riptide jetzt hier im besten Mix. Ein Song, der quasi über Jahre vor sich hingebaut wurde, bis er dann endlich erwachsen geworden ist. Ich bin Laura Potting. Hallo zusammen.

Super Ritchie hilft dich wieder. Na dusch, ne? Ab 4. April und nur bei uns. Radio RSG. Hey, lach nicht. I never wanna see you sad, girl. großartiger Song, Mr. Big Wild World. Ich glaube, ich habe mich gerade ein bisschen heiser geschrien beim Mitsingen. Ich bin Laura Potting, einen wunderschönen guten Abend. Radio RSG. Robin Schulz geht ja auf der Bühne richtig ab. Spektakuläre Shows, Partysongs. Er tourt durch die Welt, spielt vor tausenden Menschen. In einem Interview hat er jetzt verraten, dass er eigentlich total schüchtern ist. In der Schule hatte er zum Beispiel immer totalen Schiss, wenn er mal ein Referat halten sollte. Okay, das kann ich ja irgendwie verstehen, aber warum zur Hölle wird man dann DJ? Weil's, laut Robin, der geilste Job der Welt ist. Na dann, Show Me Love jetzt hier im besten Mix. There's a notebook on the table, you can take it to the store, so you won't forget the groceries anymore. There's a rifle in the cabinet that I used to fight a war, but to this day I don't know what I was fighting for. I'm fighting for. There's still nothing as beautiful as you. Das Beste von heute. Gemixt mit echten Kulthits. Für mehr Abwechslung und mehr Musik. Jetzt. Neu. Luxuslärm. Solange Liebe in mir wohnt. Wir spielen die besten aktuellen Hits. Radio RSG. Ein kleines Wort kann mich bewegen, zaubert ein Lächeln ins Gesicht. Sprech ich es aus, rette ich Leben. Ich fühle es in mir, sehe es nicht. weiß dort, wo sie mir begegnet, will ich für immer sein. Sie geht tiefer als der Ozean, überdauert jede Zeit. Ich lass schneien in der Wüste, stell mich mitten in den Sturm. Ich füll ein Meer mit meinen Tränen, solange Liebe in mir wohnt. Ich laufe barfuß über Scherben, ich baue aus Trümmern einen Thron. Ich tanz mit jedem meiner Feinde, solange Liebe in mir wohnt. Liebe fragt mich, wo du herkommst oder wer du bist. Sie bringt dein kaltes Herz zum Schmelzen, sie setzt dir keine Frist. Ich weiß dort, wo sie mir begegnet. Lass es schneien in der Wüste, stell mich mitten in den Sturm. Ich fühl ein Meer mit meinen Tränen, solange Liebe in mir wohnt. Ich laufe barfuß über Scherben, baue aus Trümmern einen Thron. Ich tanz mit jedem meiner Feinde, solange Liebe. Das Beste von heute. Radio RSG. Der beste Mix. Sparks of fly, the ignite our bones. And when they strike, we light.